Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, meine Lieben, jetzt wird's ernst. Das ist die letzte Talk-Radio-Show vor unserer Sommerpause, vor der langen Sommerpause. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk-Radio. Was machen wir heute? Erstmal, wie immer, Freitag offenes Talk-Radio. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und zusätzlich heute stellt sich mal wieder ein prominenter Mensch dem Talk-Radio-Publikum. Und heute Nacht wird es Hella von Sinnen sein. Ihr könnt jetzt während der Sendung hier anrufen bei mir und euch über und zu Hella von Sinnen äußern. Pro, Contra, Kritik, Lob. Und ihr könnt auch Fragen formulieren an die Hella. Die Hella verfolgt diese ganze Sendung von zu Hause aus. Hallo Hella. Und in ungefähr einer Dreiviertelstunde werde ich dann live am Telefon verbunden sein mit der Hella. Und sie wird dann Stellung nehmen zu all dem, was ihr gesagt habt über sie oder was ihr gefragt habt. Unsere Telefonnummer, wie immer, 0130 2911, 0130 2911 und ihr könnt heute in Sachen Hella von Sinnen auch faxen. Unsere Faxnummer 0130, auch eine kostenfreie Nummer, 11 51 22. Faxnummer 0130 11 51 22. Hella von Sinnen heute Nacht und generell offene Sendung. Thomas, 34. Ja, hallo Jürgen. 10 Jahre gleich runtergeschraubt. Jo, mach nichts. Dein Thema. Ja, zuerst mal schönen Gruß an die Hella. Ja. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Ja. Sie ist einfach eine tolle Frau. Sie wird sich jetzt freuen. Ja. Sie hört das ja jetzt und sieht das. Mhm. Und mein Thema ist eigentlich so unter dem Motto Liebe versetzt Berge. Liebe versetzt Berge. Mhm. Welche Berge hat's bei dir versetzt? Ja, ganz verrückte Geschichte, Jürgen. Ich bin also einer von den Langzeitarbeitslosen. Ja. Hatte jetzt vergangenen Freitag vor einer Woche ein ganz verrücktes Erlebnis. Und zwar bin ich hier bei uns in Hamburg zum Bahnhof gegangen. Mhm. Da kam eine Zauberfee auf mich zu, mhm, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und fragte nach einer Zigarette. Ich gab ihr ja auch Feuer. Ja. Nicht nur die Zigarette, sondern auch Feuer. Ich bin ja Kavalier. Ja. Und wir sprachen so, sie ist Altenpflegerin. Ja. Und wie gesagt, ich langzeitarbeitslos. Mhm. Und wir haben uns dann so unterhalten und alles Scheiße und so weiter und so fort. Und ja, haben uns dann im Prinzip aus den Augen verloren, haben eigentlich nur die Telefonnummer ausgetauscht. Ja, weil immerhin, ne? So aus Jux und Dollerei, ja, also von mir aus auf jeden Fall. Ja. Naja, auf jeden Fall ging ich dann zum Arbeitsamt, da hatten sie dann schon wieder gesagt, also Thomas, Arbeit im Moment nicht. Ja. Und ich also voll frustriert dann wieder nach Hause und hatte eben, wie gesagt, diese Telefonnummer in der Tasche und habe sie dann angerufen. Sie hatte mir ihre Telefonnummer von der Arbeit gegeben und habe also gesagt, sie hatte auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Und habe ihr also mein ganzes Leid geklagt und sagte, Mensch, du musst also, so also geht's ja nun auch wieder nicht weiter, also treffen wir uns am Sonntag. Mhm. Das war der 23. Juni. Ja. Und seitdem sind wir zusammen. Seitdem seid ihr zusammen? Mhm. Seit dem 23. Das ist, am 23. Juni dieses Jahres, ja. Das war letzten Sonntag? Letzten Sonntag, ja. Wie lange warst du solo? Oh, 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Das ist ja eine schöne Sache. Aber nicht. Wie sagst du, die Liebe versetzt Berge? Welche Berge hat es denn nun versetzt? Ja, am Montag bin ich also relativ für meine Zeit von meiner Arbeitslosigkeit relativ früh aufgestanden. So gegen 11? Nein, früher. Ja. Das war um 6 Uhr morgens, oh, weil ja, ich ja einfach nicht mehr schlafen konnte. Wir hatten auch am Sonntag auch noch nicht nur, wir sind nicht nur essen gegangen, sondern wir haben auch die ganze Zeit telefoniert noch. Ja. Und ich konnte einfach nicht schlafen und bin dann eben runtergegangen, hab mir die Bildzeitung geholt und hatte da eine Stelle. Ja. Als Lagerarbeiter. Hab da angerufen. Und die haben dich genommen. Ja. Das ist erfolgt. Ja, eine Glückssträhne, ne? Thomas. Die Liebe, die Fee und ja, dann noch ein Job. Was willst du ja mehr? Richtig. Und es ist Sommer. Also ich kann hier meine Bewerbung, also die ganze Wohnung bekleben. Ja, und jetzt hat's geklappt. Ja. Thomas, da gratuliere ich dir von Herzen. Ja. Alles Gute und viel Spaß bei der Liebe. Schönen Urlaub. Danke sehr, vielen Dank. Schönen Gruß an dein Team, die sind wirklich wahnsinnig nett. Ja, vielen Dank. Na? Ist nach drüben gekommen. Okay. Alles Gute. Alles klar. Ciao, Thomas. Tschüss, Domian. Noch schöne Sendung. Danke. Christian, 23. 23. 23. Jawohl. Domian, ich wollte mich zu Ella von Sinnen äußern. Ja. Ja, und zwar bin ich bei immer so ein bisschen zwiegespalten. Inwiefern? Ja, also, um das von vornherein mal klarzustellen, ich finde, Hella ist eine interessante Persönlichkeit. Mhm. Ich habe nichts gegen sie, im Gegenteil. Ich finde sie, wie gesagt, sehr interessant. Ja, aber du bist zwiegespalten. Ich bin etwas zwiegespalten, ja. Weil ich denke, einerseits tritt sie ja immer auf als die starke Frau, ja. Die es den Männern so ein bisschen zeigen möchte. So den Showbiz so ein bisschen, das ist ja auch der Titel ihres Programms, ich bremse auch für Männer, ja. Oder so heißt ja. Das. Also da musste ich erstmal schlucken, als ich das sah. Aber es ist alles andere als männerfeindlich oder nein, so. Nein, das, aber klar, sollte man das humorvoll sehen, so, mhm. Aber es geht schon so in die eine Richtung, ne, und das mhm. Ist halt auch ihre Rolle, die sie so spielt im Grunde. Ne? Mhm. Und das kommt dann immer mal wieder durch. Ich habe sie mal gesehen, ja. In Bielefeld. Es war an dem Nachmittag, also an dem Nachmittag vor ihrem Programm, was sie in der Stadthalle gegeben hat. Ja. Sie lief mit Cornelia durch die Bahnhofstraße. Mhm. Und ist mir gar nicht aufgefallen, erst als meine Freundin mir das sagte, habe ich die beiden gesehen. Und es war ein bisschen merkwürdig, weil, also erstmal waren beide ziemlich poppig angezogen. Ja. Hella hatte eine knallrote Jeans an, ja. Cornelia eine gelbe Jacke, also ja. Die waren gar nicht zu übersehen. Ja. Was war da merkwürdig dran? Ja, also es wirkte auf mich so wahnsinnig cool, Hella hatte auch noch eine Sonnenbrille auf mhm. Und ich hatte so das Gefühl, also die wollen erkannt werden, auch als die beiden, als ein Paar, aber also hatte ich nicht angesprochen werden, irgendwie sprecht uns bloß nicht an, ne? Wir mhm. Sind da mit Macht, aber sprecht uns nicht an. Ja. Irgendwie höre ich daraus eine Kritik, die mir noch nicht ganz klar ist bei dir. Du sagst, sie sei auf der einen Seite eine sehr paurige Frau, ja. Und aber die andere Seite hast du noch nicht so richtig formuliert. Sag ja, es mal klar zu sagen, damit sie dann auch Stellung dazu beziehen kann. Nachher. Genau, also es ist nicht direkt eine Kritik. Die andere Seite ist, ich glaube einfach, dass in Hella auch eine sehr verletzliche Seite steckt. Mhm. Also ich habe sie gesehen zum Beispiel bei der Harald Schmidt Show. Ja. Und da war es dann zwar so, dass sie dann ganz cool mit Harald Schmidt aus einer Doppelherzflasche getrunken hat. Ja. So, ne? Das war ziemlich lustig. Aber andererseits hatte ich da an dem Abend zum ersten Mal das Gefühl, also mein Gott, was ist die sensibel? Ne? Ja. Das war für mich an dem Abend so wie so das kleine Mädchen. Ja. Das blickte so durch. Ne? Okay, ich habe mir das auch notiert. Die Hella sicher auch. Ja. Stichwort verletzliche Seite und wie sensibel ist sie eigentlich? Genau, wie sensibel bist du oder wie bist du wirklich? Wie bist du wirklich? Eine große Frage, wie ja. Bist du wirklich? Das aha. Werden wir sie nachher fragen. Christian, vielen Dank für deinen Anruf. Jo. Ciao. Tschüss. So, wen haben wir jetzt? Marian. Ne? Marian. Ja. Ein Mann. Ja, ein Mann. Ein Mann, der Marian heißt. Jawohl. Das ist ja schön. Grüß dich, Domian. Hallo. Es freut mich, dass ich in die Sendung gekommen bin. Ja. Und ich habe ein großes Anliegen. Bitte. Ich stelle mir eventuell nur kurz vor, also ich bin in Kroatien geboren, in Österreich aufgewachsen, darum wirst du wahrscheinlich gefragt haben, warum ich so gut Deutsch kann. Ja. Und habe in Österreich und in Deutschland gearbeitet und 1993 musste ich nach Kroatien wegen meiner kroatischen Papiere. Ja. Da habe ich unten, bin ich eingezogen worden zum Bundesheer, also zum kroatischen Heer. Ja. War ich 4 Monate an der Front. Hab dann desertiert, denn ich habe gesehen, das Elend, und ich wollte nicht mehr auf die Leute schießen, ja. Für die Politiker. Ja, 4 Monate Krieg hast du mitgemacht. 4 Monate Kriegszeit. Ja. Mhm. Aber gezwungenermaßen, ich wollte ja nicht zu dem Krieg. Ja. Und dann habe ich ausgenützt, habe ich nach 4 Monaten meine freie Tage bekommen und habe mich entschlossen, zurück nach Deutschland zu kehren, wo ich gearbeitet habe und wo sich meine 3 Brüder aufhalten. Ja. Und habe hier in Deutschland ein politisches Asyl beantragt. Mhm. Ist mir abgelehnt worden mit der Begründung von der deutschen Behörde, Pfannenflucht ist kein Grund fürs politische Asyl. Mhm. und habe aber einige Sachen versucht. Ich war beim Oberbürgermeister Rau in Halle an der Saale, habe sogar einen Brief geschrieben an Außenminister Kinkel. Das wollte keiner wissen, also die wollten mich überhaupt alle abschieben. Und ich habe voriges Jahr 1995 Hungerstreik gemacht. Und weil man mich schon voriges Jahr ausweisen wollte. Und habe dann den Hungerstreik gemacht von 6 Tage, hat man mir dann verlängert. Und jetzt endgültig, am 21. Mai dieses Jahr, war ja endgültig, ich sollte abgeschoben werden. Ja. Und er muss aber ehrlich sagen, ich bin nicht so blöd, ich bin untergetaucht, denn ich will ja nicht nach Kroatien. Ja. Denn unten erwartet mich nämlich ein Militärgefängnis. Ja. Und sogar eventuell sogar noch mal Front. Und ich komme aus gegen Vukovar. Ja. Das ist noch Marian, sag mal bitte, welche Strafe dich genau erwartet, wenn du wieder in deine Heimat gehen würdest? Also wenn ich in meine Heimat gehen würde, erwartet mir also Militärgefängnis und dann also die Strafe könnte sein also zwischen 5 Monate und 15 Jahre Gefängnis. Ja, ja. Und das, ich meine, das interessiert mich nicht, denn ich habe ja nichts unten. Also meine Eltern leben in Österreich. Und ich lebe seit über 20 Jahren in Ausland. Da frage ich mich dann, wo bin ich zu Hause? Und so, jetzt bist du untergetaucht. Ja. In Deutschland. In Deutschland. Ja. Ja, und jetzt? Wie geht das weiter? Ja, und ich habe nur meine Brüder, setzen sie ein über Amnesty International und so weiter. Ja. Ich warte jetzt, also ich muss zurzeit lebe ich von meinen Brüdern, also muss ich auf Deutsch gesagt beten, dass ich was zum Essen habe, es ist traurig. Ja. Und aber was noch ist, meine Mutter, die in Österreich von der Rente lebt, meine Mutter schickt mir Geld, das ist traurig, statt dass ich meiner Mutter Geld schicke, schickt mir meine Mutter. Ja. Und ich war beim Oberbürgermeister Raun. Der will überhaupt nicht von dieser Sache wissen. Aber da frage ich mich, wann ich Zettel kriege, also wann ich irgendwas von der Behörde kriege, steht Oberbürgermeister Rauen drauf. Er ist ja doch der Chef, er kann ja sagen, ich hätte Wohnmöglichkeit hier in Halle, ich hätte Arbeit, so ich könnte sofort anfangen zum Arbeiten. Aber nein, die lassen mich nicht, die wollen mich unbedingt runter. Ja. Also das verstehe ich nicht, warum. Also ich finde es sehr ehrenwert, aus diesem Krieg desertiert zu sein. Ja. Und ich spreche dir auch meinen Respekt aus. Ich finde das weitaus ehrenvoller, als diesen Krieg mitgemacht zu haben. Ja. Und bedauere das auch sehr, dass sich das jetzt bei dir alles so entwickelt hat, obwohl die Gesetze so sind, aber viele Gesetze sind eben auch falsch. Ja. Nun hast du eine sehr schwierige Perspektive. Du lebst jetzt in der Illegalität. Ja. Wie denkst du dir, wo es hingehen soll? Ja, also ich lebe jetzt bei einer Bekannte und meine Unterstützung habe ich von meinen Brüdern und wir wollen jetzt versuchen, also meine Brüder wollen jetzt versuchen über Amnesty International einzuschalten und so weiter. Also ich muss ehrlich sagen, ich lebe jetzt in der Hoffnung, dass das irgendwann einmal zur Ruhe kommt, dass die Behörde jetzt hier in Halle das begreift. Mhm. Beziehungsweise der Außenminister Kinkel und so weiter. Also das verstehe ich nicht, was die überhaupt unten warten. Also ich glaube, dass du, wenn ein Kontakt zu Amnesty International besteht, dass du da schon mal in guten Händen bist. Ja, ja. Und selbst wenn die nicht genau weiter wissen, kennen die sicher sehr viele versierte Menschen, die in solchen Fällen sich in irgendeiner Weise auskennen. Ja, genau. Das hoffe ich auch, wie gesagt habe. Und was mich jetzt aber noch freut, Damian, möchte ich da sagen, denn ich habe heute bei euch angerufen, also bei WDR. Ja. Ihr seid die einzigen, die bis jetzt von der Medien her, die mir zuhören wollen. Ja. Bis jetzt habe ich bei sämtlichen Medien versucht, es wollte keiner wahrhaben. Ja. Es wollte keiner mal was berichten. Also, und ich kann euch nur die Wahrheit sagen. Ja. Denn ich lebe, wie gesagt, seit über 20 Jahren in Ausland. Vielleicht gibt es auch auf dieses Gespräch noch eine Resonanz. Ja. Dann werden wir dir das natürlich zukommen lassen. Ja. Ich drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Maria. Okay. Tschüss. Sabine, 35. Jawohl. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sabine. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwo. Ganz am Anfang. Ich war 14 und hatte eine Jugendliebe. Eine Jugendliebe? Jugendliebe, ja. Und wir waren ein Jahr zusammen. Aha. Und dann lernte ich meinen jetzigen Mann kennen. Ja, mit 15 schon? Ja. Mhm. Und ich wollte mal ausprobieren, wie das ist mit dem Schlafen, ne? Mhm. Und es hat direkt geklappt. Und mit 16,5 habe ich mein Kind bekommen. Mhm. Und den jungen Freund habe ich ab weggeschossen. Mhm. Und jetzt kommt das Problem. Wir haben uns danach noch getroffen, unterhalten und so. Ja. Und da war jahrelange Funkstille. Ja. Und jetzt auf einmal, immer öfters, treffen wir uns. Mhm. Ist er auch verheiratet? Er ist mittlerweile auch verheiratet, ja. Hat drei Kinder. Ja. Und wohnt ihr in der gleichen Gegend? Wir haben, aber jetzt nicht mehr. Mhm. Und vor kurzem war er noch da, das war vor 14 Tagen, Donnerstags. Und hat gesagt nur, Billy, ich fahre in Kur, komm fahr mit. Das klingt nach Problemen. Das sind viele Probleme. Ja, aber du bist nicht mitgefahren. Nee. Nee. Aber die Sache ist so, dass sich da irgendwas zwischen euch beiden anbahnt. Das war schon. Dass da noch eine ganze Menge Gefühle sind. Das, ja. Obwohl es sehr lange her ist, 20 Jahre her ist. Ja. Ihr damals sehr jung noch wart. Ja. Und du schon auch oft Sehnsucht nach ihm hast und er nach dir auch. Ganz genau. Liebst du denn deinen Mann auch noch? Ich liebe meinen Mann. Ja. Aber du würdest so weit gehen und sagen, dass du diesen anderen Mann auch liebst? Liebe. Jein. Mhm. Also meinen Mann liebe ich. Mhm. Ganz klar. Das ist ganz klar. Mhm. Und mit so. Dem, also ich meine jetzt keinen Namen sage, ne? Nee. Der kommt vorbei. Unverhofft kommt oft, ne? Mhm. Und mein Mann weiß das. Da fahre ich mit ihm fort. Mhm. Da gehen wir in die Altstadt irgendwo hin. Mhm. Ja. Also ich verstehe schon, Sabine. Das Problem ist jetzt, wie ob du deine Ehe gefährden willst. Das mag ich hier nicht. Ja. Aber es ist der beste Weg, wo drauf zuführt, ne? Ja, wenn du alles so weiterlaufen lässt. Ja. Wenn du ganz entschieden sagst, dass du deinen Mann, deinen Ehemann sehr liebst und entschieden zu ihm stehst und dir bei dem anderen sehr uneins bist, dann würde ich fast sagen, tritt da auf die Bremse. Ja. Sonst gefährdest du deine Ehe. Mhm. Es ist natürlich immer so ein Problem, wenn man so sehr jung auch geheiratet hat. Nee, geheiratet habe ich erst mit 22. Ach, mit 22. Aber du bist ja ganz lange mit deinem jetzigen Mann zusammen schon. Ja, das, jo, ja. 21 Jahre bald. Ja. Also, es gibt nur die beiden Wege. Entweder gefährdest du deine Ehe, deine Familie, oder du ziehst dich von diesem Jugendfreund doch mehr zurück und konzentrierst dich nochmal intensiv auf deinen Mann und auf deine Ehe. Ja, das mache ich ja. Aber wenn die Jugendliebe vor mir steht, ja, dann darfst du es gar nicht mehr erst dazu kommen lassen, dass die Jugendliebe vor dir steht. Dann dürft ihr euch eben nicht mehr treffen. Ja, wenn er doch klingelt und ich kann dann nicht sagen, hau ab. Kannst du schon sagen. Wenn du meinst, dass es für dich nicht gut ist, kannst du das sagen. Ach, das ist schwierig. Ja, das ist sehr schwierig. Liebe Sabine, ich würde mir da wirklich sehr ernsthaft Gedanken machen, wie wert dir auch deine Familie ist. Die ist mir sehr viel wert. Ja, dann würde ich da auch wirklich kürzer treten oder sogar erstmal ganz wieder auf Abstand gehen zu dem Jugendfreund. Sieh mal zu. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, jetzt, Moment noch bitte. jetzt hat er mir eine Fahrkarte geschickt. Er ist zurzeit in Kur. Ja, vergiss es. Schmeiß die Karte in Müll. Das habe ich schon gemacht. Ja, siehst du, das war schon mal ein guter Anfang. Das habe ich gemacht. Sabine, alles Gute. Gut, und eurem Team alles Gute und besonders danke. Der Elke. Mit der habe ich schon oft gesprochen. Okay, danke schön. Danke, tschüss. Ciao. Stefanie, 28. Ja, hallo. Hallo Stefanie. Ja, ich rufe an zu Hella von Sinn. Ja. Und ja, also ich bin ein großer Fan von ihr. Ein Fan. Von dir auch. Und ich wollte gerne mal wissen, also sie steht ja immer so sehr zu ihren Kunden und ja, ich kaufe ihr das auch absolut ab. Ja. Aber ich würde halt gerne wissen, ob das immer so war oder ob sie irgendwie mal eine Zeit hatte, wo sie vielleicht damit zu kämpfen hatte oder Probleme hatte oder so. Weil, also ich habe das gleiche Problem. Ja. Und habe also irgendwann gesagt, entweder finde ich mich jetzt damit ab oder ich tue was dagegen und habe dann was dagegen getan. und bin noch dabei, was dagegen zu tun, aber es ist halt nicht immer ganz einfach. Ja. Und wie viele Funde hattest du, als du angefangen hast, was dagegen zu tun? Als ich angefangen habe, hatte ich 110 Kilo. 110 Kilo bei einer Größe? 1,68. Das ist eine ganze Menge, ne? Ja. Und was machst du jetzt dagegen? Ja, was mache ich? Also alleine halt im Alleingang und habe halt eine starre Regelung entwickelt, dass ich halt so jeden Tag fast das Gleiche esse und ja, dann halt so bestimmte Mengen begrenzt. Ja, also keine bestimmte Diät? Keine bestimmte Diät, also auch kein Kalorienzählen und auch, was weiß ich, nichts mit strikten Verboten oder so, weil das führt sowieso zu nichts, weil was man nicht haben kann, das will man unbedingt. Warum wolltest du oder willst du schlanker werden? Weil ich mich wohler fühle so. Ja. Nur ist Hella ja wirklich immer eine sehr offensive Vertreterin. Ja. Dick ist toll. Ja. Hat dir das, wenn du das im Fernsehen gesehen hast oder darüber gelesen hast, hat dir das so schon ab und zu dann ein bisschen geholfen, dass da schon ein prominenter Mensch sagt, ja, ich bin dick und so ist es nun mal? Nein. Das nein, nicht? Nein. Ich finde es toll, dass sie das so kann. Ja. Aber ich für mich habe halt entschieden, dass ich es nicht möchte. Ja, du konntest das dann so auf dein Leben nicht beziehen? Nein. Mhm. Nein, fühle ich mich auf die Dauer unwohl. Ja. Vom Selbstbewusstsein her und auch so vom Wohlfühlen her auch. Hast du schon mehrere Versuche unternommen, dünn zu werden, schlank zu werden? Ja, drei, vier ernstzunehmende, sage ich mal. Das ist ja immer die Tortur bei sehr vielen Übergewichtigen, die dann eine Weile abnehmen, sehr viel abnehmen und dann geht's wieder hoch, ne? Genau. Ja, das Schlimme ist, das zu halten. Das ist das Schwierigste eigentlich. Das Abnehmen an sich ist gar nicht so schwer, wenn man erstmal so den Bogen gekriegt hat, aber das Gewicht halten, das ist halt unheimlich schwer. Du sagtest gerade, dass du dich da nicht so wohl bei fühlst mit den vielen Funden. Ja. Kannst du das noch konkretisieren? Also beispielsweise hat das zu tun auch mit Problemen im Alltag? Hat das zu tun mit Beziehungsproblemen? Mit Beziehungsproblemen eigentlich weniger, beziehungsweise ja, das gab eine Zeit in meinem Leben, da hat das eine das andere bedingt. Also da war ich unglücklich in der Beziehung und habe das dann also mit Essen kompensiert, praktisch Frust. Und Unwohlfühlen ist einfach, mein Selbstbewusstsein leidet unheimlich darunter. So rundrum, in jeglichem so. Ja. Ja. Ja. Stefanie, deine Frage an Hella ist, ob sie irgendwann mal Probleme mit den Funden gehabt hat. Ja. Ne? Und ob das immer so ganz tough war, wie das jetzt ist bei ihr. Genau, ja. Gut, das ist notiert. Ja. Danke für deinen Anruf und du bleibst dran, ne? Ja, alles klar. Am Fernseher, am Radio. Gut, okay, ciao. Prima Urlaub, tschüss. Tschüss, danke. Arnulf, 22. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, ich bin leider nicht so ein großer Fan von Hella von Sinn. Aha. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, jetzt die nicht nur grundlegend kritisieren möchte. Ich meine, jede Person ist eine Persönlichkeit und... Was magst du denn an Hella nicht so gern? Ja, ich finde halt ihre Art, wie sie auch im Fernsehen auftritt. Ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt sehe, diese Werbung gegen AIDS, glaube ich, war das, diese Kampagne, das war eigentlich recht, also ich meine, das war toll, ja, ich meine, das hat sehr gewirkt. Tina, wo sind die Kontome? Ja, genau. Das war sehr lustig. Ja, und das war halt gut, dass ich glaube, dass das auch wirklich gewirkt hat, ja, ja. Aber ich finde halt so ihre Shows und beziehungsweise ihre Auftritte, dass sie irgendwie, also ich habe das Empfinden, dass sie halt arrogant wirkt. Also ich kann mich irgendwie nicht mit ihr so identifizieren, was sie so sagt und... Ich meine, ich will jetzt bestimmt nicht nahe treten, aber irgendwie, ich finde, bei solchen Shows gucken auch noch andere, auch vielleicht Jugendliche zu und ich finde es halt teilweise ein bisschen sehr arrogant. Was genau findest du denn an ihr arrogant? Ja, so wie sie sich, zum Beispiel wie sie sich ausdrückt teilweise, ja. Ich finde, es gibt Sachen, die man vielleicht ein bisschen besser ausdrücken könnte, also wo man... Weil sie ja eigentlich eine sehr, sehr direkte Art hat. Ne? Ja, sie hat eine sehr direkte Art, das ist schon richtig. Das ist, glaube ich, auch was sie ausmacht. Ja, ja. Ich glaube, dass sie im wirklichen Leben auch so ist. Sie gibt sich eigentlich relativ natürlich, würde ich mal sagen. Sie ist auch nicht gekünstelt, auf keinen Fall. Aber ich finde halt so, wie sie sich halt gibt. Also, ich kann mich also mit ihr nicht so gut identifizieren. Mhm. Ich meine, ich war. Findest du sie zu cool? Ja, sie wirkt zu lässig, zu cool. Das ist schon ein sehr guter Begriff schon mal. Beziehungsweise irgendwie, also sie hat nichts, wo ich jetzt sagen könnte, das würde ich auch gern haben. Ja, ist ja. Okay, sie wirkt sehr locker, sehr, sehr frei. Ich meine, das ist schon ein sehr großer Vorteil, aber irgendwie... Okay, das ist, glaube ich, jetzt verstanden worden. Du findest die Heller zu arrogant, zu lässig, vielleicht ja. zu cool. Wie findest du sie als Entertainerin? Also ich war, das kann ich euch erzählen, ich war auf Ibiza und da hat sie halt so eine Kampagne gemacht für eine Reisegesellschaft. Sie kam dann zu uns, hat also war so eine Tag-Foto-Session. Natürlich als Kampagne überhaupt, als beziehungsweise für Werbepromotion ist sie natürlich geeignet, die Leute. Also das habe ich auch in den anderen Gästen gesehen, die waren total fasziniert und ich glaube, dass sie da ein sehr gutes Bild abgibt. Ja. Ja, dass also bezüglich Werbung und so weiter, dass es bestimmt sehr, sehr gut läuft, weil sie halt sehr, sehr populär ist. Also als Werbeträger findest du sie in Ordnung? Ja. Kannst du über sie lachen, wenn sie, du kennst ihre Shows von früher? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht über sie lachen. Du kannst nicht über sie lachen? Gar nicht. Das ist nicht dein Humor? Überhaupt nicht. Ja. Hast du noch, das waren jetzt so grundsätzliche Kritikpunkte, hast du vielleicht noch eine ganz konkrete Frage an sie, die sie nachher beantworten könnte? Vielleicht eine Frage ist, wie sie also dazu steht halt, was sie also meint, was sie halt verkörpert, ja, was sie meint zu verkörpern, als im Showbusiness, beziehungsweise, ja. Ja, also was sie meint zu verkörpern. Ja, genau. Ist notiert, Arnulf. Wunderbar. Dankeschön. Alles live. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis morgen. Bis morgen, hat er gesagt. Was meint er damit? Brigitte, 57, hallo. Ja, hallo, ja, Dorian. Bin ich schon wieder. Kannst dich noch erinnern? Vorige Woche warst du Papst, oder was? Ja. Und jetzt sag mal, ihr Lieben, ich bin immer völlig von Socken, wenn ein paar Leute so schnell hier auftauchen. Habt ihr ein Zaubertelefon? Oder wie macht ihr das? Nein, nur mal Geduld. Und vielleicht ist auch wie der junge Mann, der eben anrief, der hat hier eine Fee. Ja, hast du vielleicht auch eine Liebe zu Hella von Sinn. Eine Liebe zu Hella von Sinn. Und die hat mich diese Geduld aufbringen lassen, sonst bin ich um diese Zeit oft zu müde und setze mich der Tortur nicht aus. Also bevor wir zu Hella kommen, nochmal einen grundsätzlichen Satz. Das haben wir natürlich nicht abgesprochen, dass du hier anrufst, weil ich oft böse Briefe bekomme, dass die Leute schreiben. Also da tauchen immer wieder ein paar Namen auf. Und ich versuche es seit 6 Monaten und komme nicht durch. Das ist Zufall, ne? Es ja, aber Jürgen, wie lange läuft deine Sendung schon? Die läuft seit April 95. Und seitdem habe ich schon versucht, ich habe schon vor fast einem Jahr versucht, als diese Anne hieße, glaube ich, diese Kranke, die Doppelerkrankung. Ja, und ja. Die mit den Sprays. Ja, ja, da ja. wollte ich immer sagen, Mädchen, ich habe auch eine Doppelerkrankung. Und ich habe immer angerufen, ich kam nie dazwischen. Ich hatte auch eine Auskunft zu den Sprays, aber ich kam nicht durch. So, Brigitte. Nur jetzt, als Trost dazu. Jetzt aber, du willst dich auch zu Hella äußern. Ja, ja. Erstens mal, wenn Hella jetzt zuhört. Ich mit meinen 57 Jahren, aber ich mag sie also so gern und meine Kinder, wenn die zu Hause sind. Wir waren also treue Seherinnen ihrer Show, alles nichts oder. Ja. Und diese Albernheit, die hat sich so schön übertragen, die haben wir weitergespielt. Zu Hause. Und ich glaube, das ist ein tolles Kompliment, ja. dass man einem Showmaster oder Masterin sagen ja. kann. Das geht bei uns noch weiter. Wenn man zum Beispiel sieht, was in meinem Gästebuch steht, wenn all das junge Volk da ist, ja. da machen wir diese Bandwurmsätze, die sie mit ihren ja, Gästen ja, ja, gemacht hat. Ja, ja. Da stehen also köstliche Sachen drin. Also hat die Hella mit ihrer Show richtig in euren ja. Privatbereich auch reingewirkt. Ja. Ne? Und dann habe ich gedacht, es wird sicher mal angesprochen. Ich bin also absolut nicht in irgendeiner Weise lesbisch veranlagt oder so. Mhm. Und ich habe auch mal einmal im Leben also ein Schreckerlebnis gehabt, wie sich mir eine Frau genähert hat. Und das bleibt dann so hängen irgendwie. Und sie hat mir also richtig ein Vorurteil abgebaut. Mhm. Weil ich dachte, Mensch, so eine Frau, mit der könnte ich auch in Arm irgendwo in Köln spazieren gehen. Sie ist so natürlich. Ja. Und wenn sie aber du würdest nicht mit Hella, so weit geht's dann nicht, mit Hella ins Bett gehen wollen, auch nicht. Nein, das nicht. Ne? Aber, ich hätte keine Angst vor ihr. Ja. Ich hätte auch keine Angst davon, ihr umarmt zu werden ja. oder so. Folglich gefällt dir das auch, vermute ich dann, dass sie sehr offensiv ihre sexuelle Neigung auch nach ja. außen trägt. Ja. ja. Aber ich glaube auch, ich hatte damit gerechnet, dass noch mehr Kritik kommt und mir fällt auf, dass sie hauptsächlich von Männern kommt. Stimmt, bisher ist das so, ja. Und ich habe allerdings auch schon oft gemerkt, ich bin geschieden, ich lebe allein. Und wenn man dann auf die taffe Frau rauskehrt und auch oftmals verletzt ist und auch finanziell nicht gut dasteht und an so vielen Fronten kämpfen muss. Mhm. Und plötzlich ist also der Ehemann, der Herr Doktor, der an Glanz verliehen hat, mhm. ist fort. Und dann kann ich natürlich auch mit Sprache und mit, ja, das ist dann meine Waffe. Mhm. Und dann kann man auch Männer verunsichern, ja. die gar nicht so sehr stark sind. Ja, also das war natürlich jetzt eine Lobeshymne, ja. auf Heller. Hast du vielleicht auch noch eine Frage an sie? Ja, ich habe so überall rausgehört, also ich habe mal eine Frage an sie, die geht... Jetzt wirst du vielleicht ganz vom Hocker gerissen sein. Ich habe mir schon manchmal Gedanken gemacht, gerade auch über dieses Telefonieren. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, der Domian ist ein klasse Kerl, aber es gibt ja mehrere Leute. Und so viele wollen dich anrufen. Ja. Und du hattest kürzlich gesagt, dass dich das auch belastet, ja. dass dir so viele Fragen gestellt ja. werden. Und die ja auch meinen, auch eben die Frau, die da meint, ihre Probleme kannst du lösen. Mhm. Und ich habe mir manchmal gedacht, warum gibt's das nicht eigentlich auch für eine Frau? Diese Stelle jetzt meinetwegen bei einem anderen Sender. Also die Frage ist, ob Heller so eine Sendung wie diese ja. moderieren würde wollen. Denn ich habe das Gefühl, dass sie bei allem Humor mhm. auch ein ganz starkes Herz hat und sie, so wie sie mit ihren Gästen umgegangen ja. ist, sie konnte ein bisschen Kessellippe riskieren, ja. sie ist aber niemals so weit gegangen, dass sie irgendwie jemanden verletzt hätte. Ja. Oder sie hat ein sehr tolles Gefühl für Menschen. Brigitte, das habe ich jetzt notiert. Talk-Radio-Show ja. auch für Heller von Sinnen. Bin ich gespannt, was sie gleich sagen wird. Dank, ja. Danke für deinen Anruf. Ich grüße Sie und dir wünsche ich schöne Ferien. Dankeschön. Und deinem Team auch. Und dann dauert es jetzt eine Zeit, bis wir uns wieder hören. Genau. Nicht? Vielen Dank für deinen Anruf. Euch und dir auch einen schönen Sommer. Bye-bye. Dankeschön. Tschüss. Kleine Musikpause. Freunde, wir machen weiter. Hier ist 1Live Domian, Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören im Radio bei 1Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht offenes Talkradio und Fragen und Stellungnahmen zu Heller von Sinnen. Es sind einige Faxe eingetrudelt und zwar ein Fax von Didi und Tina. Die schreiben, meine Meinung zu dieser Frau ist kritisch, denn diese Art von Humor könnte ich nie verstehen. Dass jemand mit diesem Quatsch beim Publikum ankommt, das kann nur ein großes Missverständnis im deutschen Fernsehen sein. Naja. Dann, hallo Heller von Sinnen. Heller von Sinnen ist die hohlste Birne, die ich je im deutschen Fernsehen gesehen habe. Setzt sie endlich ab. Das faxt Jörg aus Paderborn. Mit Paderborn habe ich ja auch so meine Erfahrung gemacht in der letzten Woche. Ich finde Heller ganz, ganz toll und süß. Bitte gibt ihr eine Menge Bussis von mir und grüßt sie ganz lieb von mir. Vergesst das bloß nicht, das sagt Tanja. Und dann noch ein Fax aus Gummersbach von Stefan Metzger. Hallo Domian, ich will die Gelegenheit gleich nutzen und Heller und dir aus eurer Heimatstadt ein paar Grüße schicken. Frage an Heller, wird sie vielleicht in Zukunft nochmal eine Sendung ähnlich wie Alles, Nichts oder machen? Das werden wir sie gleich fragen. Und jetzt geht's weiter mit... Heinz, 30 Jahre, hallo. Hallo Domian. Hallo Heinz. Ja, ich wollte eigentlich darüber reden, was vielleicht jetzt gar nicht zu deiner Sendung passt, über Heller von Sinn. Es ist nicht nur rein das Thema Heller von Sinn. Wir haben auch einen offenen Talk. Ich wollte eigentlich darüber reden, weil ich als männliche Hure, sag ich einfach mal, arbeite. Ja. Was jetzt relativ neu ist, in einen Club, wo nur Frauen kommen. Ja. Ja. Und weil... Das gibt es noch nicht so lange, ne? Nein. Das ist ein Bordell quasi für Frauen. Ja. Ja, und dort arbeiten nur junge Männer. Dort arbeiten nur junge Männer. Wie viele arbeiten da? Bitte? Wie viele arbeiten da? Wir sind insgesamt mit 15 Leute. 15 Leute. Mhm. Und wie bist du an diesen Job, an diese Tätigkeit gekommen? Ja, weil ich habe öfters mal in Zeitschriften und da war immer so irgendwie so Sachen mit Clubs. Ja. So, aber immer für Männer. Ja. Und dann stand da ein Club für Frauen. Mhm. Und die suchten eben netten Kollegen. Und dann bin ich da hingegangen, habe mich vorgestellt. Ja. Ja, und dann haben die gesagt, okay, du passt zu uns. Und so bin ich dann da reingekommen. Das war vor kurzem, ist doch gar nicht so lange her. Nee, ist noch nicht so lange her. Ja, und vorher hast du mit dem Metier nie irgendwie einen Berührungspunkt gehabt? Doch, ich habe es mal privat versucht. Ja. Und da habe ich aber hauptsächlich Anrufe von Männern gekriegt. Ja, also du bedienst Männer und Frauen? Nein, ich bediene nur Frauen. Du bedienst nur Frauen? Hm, aber ich habe meistens immer von Männern gekriegt und dann habe ich das hinterher auch wieder fallen lassen. Ja. Und dann habe ich eben diese Annonce gesehen und bin dann da hingegangen und seitdem arbeite ich eben dort. Wie lange jetzt schon? Jetzt in diesem Club seit 3 Wochen. Ach, ganz frisch noch? Mhm. Ganz frisch. Mhm. Und wie läuft's? Es läuft gut. Ja? Es läuft sehr gut. Und da kommen tatsächlich dann Frauen hin und lassen sich von euch verwöhnen. Ja. Wie läuft das ab? Erzähl mal. Ja, wie das abläuft. Die rufen vorher an? Bitte? Die rufen vorher an? Ja, die meisten rufen vorher an und bestellen eben vorher schon, ob genug Leute da sind, ob genug Männer frei sind. Ja. Und manche kommen eben auch ganz spontan. Ja. Und dann kommen sie auch eben alle Altersklassen. Ja. Ja. Und was ich eben dabei reizt hat, war, dass dass es für Frauen war, weil man kannte das immer nur für Männer. Ja. Und das eben für Frauen. Ich habe erst gedacht, am Anfang läuft das nicht. Mhm. Ne? Was sind das für Frauen, die zu euch kommen? Eigentlich jede Schicht. Jede Schicht und vom Alter her? Durchschnitt im mittleren Alter. Ja. Ja. Und das sind meistens so, wo zerrüttete Ehen sind oder so Geschäfts, wo die Männer unterwegs sind. Ja. Und so. Läuft das dann so ab, dass du denn erst mit deiner Kundin ein bisschen was trinkst in einer Bar und geht ihr dann aufs Zimmer oder geht's direkt aufs Zimmer? Ist verschieden, aber meistens ist immer so, man trinkt erst zusammen was oder dann wird sich viel unterhalten und dann geht's meistens dann auch aus, dass man dann auf ein Zimmer geht. Wie wichtig ist die Unterhaltung? Sehr wichtig. Sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Also die Frauen wollen schon auch reden oder viel reden. Ja. Aber es geht dann auch immer zur Sache. Immer. Also größtenteils. Es ist ganz selten mal, dass eine Frau sich wirklich nur unterhält, weil das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ja. Wie teuer ist so ein Besuch bei dir, als man als Frau zu dir kommt? Ich sag mal, wenn man ins Zimmer geht, kostet das 250 Mark. Nur ins Zimmer gehen? Nee, also da ist es dann auch alles erlaubt. Ach so, dann ja. Mhm. Und dann, also für dieses Geld verwöhnst du die Frauen schon klassisch, sagen wir mal. Ja, also so wie sie es eben hätte, ne? Ja. Gerne hätte. Und muss man für diverse Kleinigkeiten noch was draufzahlen? Nein, das nicht. Das ist nicht. Nur so. Wir machen dann eben S&M-Spiele und so, die sind dann bei uns eben nicht erlaubt. Die sind nicht erlaubt. Kriegst du immer einen hoch? Nicht, also ich hatte am Anfang unheimlich Probleme damit. Ja. Öfters ältere Frauen da waren. Ja. Was machst du dann, wenn du da schlaff vor denen stehst oder liegst? Ja, ich lasse die Fantasie sehr groß. Also die Fantasie spielt eine große Rolle. Also du denkst unter Umständen an was ganz anderes, während du mit der Frau zugange bist. Ja, genau. Ja? Ja. Wie viele Frauen schaffst du am Tag? Ist immer wie man körperlich drauf ist, aber ich sag mal so, wenn ich so 8 Stunden da bin, schaffe ich so 5 Frauen. 5 Frauen? Mhm. Das ist ja so als, sage ich mal, als normaler Mensch schon eine stramme Leistung, ne? Ja. Da passiert dann viel im Kopf, vermutlich. Ja, ja, ne? Sehr viel, sehr viel. Ja. Nur eben, wie gesagt, mir hat das unheimlich gut gefallen, weil es sowas mal für Frauen gab, weil die Männer immer da im Vordergrund standen, für den gab es immer alles und dann für Frauen eben nicht. Ja. Man spielte auch manchmal unheimlich in Seelentröster. Ja. Ne? Und daran merkt man auch, wie wie viele zerrüttete Ehen es gibt in Deutschland. Mhm. Oder in der Region, wo ich eben bin. Ja. Kommen die Frauen oftmals aus Kummer dann auch zu dir? Aus einer problematischen Situation in der Ehe zum Beispiel? Ja, kommen. Ja, das schon. Ja. Ja. Oder, ja, wie gesagt, wo der Mann sie nicht mehr für voll nimmt. Ja. Oder weil sie dann ein bisschen üppiger so in so schön. Ja. Nun hast du vorher vermutlich was ganz anderes gemacht, jahrelang. Du bist jetzt auch schon 30. Mhm. Und jetzt machst du das erst 3 Wochen so richtig. Würdest du sagen, das ist dein Job? Das macht dir richtig Spaß? Ja, also auch allein, weil man da andere Charaktere kennenlernt. Ne? Mhm. Das finde ich so unheimlich toll. Das ist noch niemals dieser Sex, den man dabei hat. Und weil man dann Frauen auf eine Art auch helfen kann. Na, das ist ja edel von dir. Nee, wirklich. Wenn du so rangehst. Ja. Hast du eine Freundin? Nein. Bitte? Nein. Nein. Nein. Hast du denn überhaupt dann privat noch eine sexuelle Lust, wenn man pro Tag 5-mal... Nee, ich mache das ja nicht jeden Tag. Ach so, du bist nicht jeden Tag... Nee, also ich brauche da zwischendurch auch mal eine Pause. Ne? Ja. Ich sag mal, ich gehe so, sag mal, 3 bis 4 Mal die Woche mache ich das dann. Na, immerhin. Immerhin. Und dann hat man eigentlich gar keine Lust. Keine Lust? Nee, man will dann sein Privatleben ganz entspannen und so und dann... Deswegen frage ich nach der Freundin. Das könnte ja gewisse Probleme geben. Ne, wenn du eine Freundin hast, dass du gar keine Lust mehr hättest, mit dir zu schlafen. Nee, nee. Du hast dann auch 5-mal einen Orgasmus, ne? So habe ich das. Ich meine, ich habe auch schon mal einen vorgetäuscht, das ist es nicht. Ja, ja. Das wäre vielleicht ein ganz geschickter Trick, ne? Mhm. Stichwort Kondome, ist das ein Thema? Nee, das ist Pflicht. Das ist Pflicht. Mhm. Und also ich würde auch nicht ohne Kondome machen. Und die Mädels akzeptieren das auch? Ja, alle. Ja? Alle. Da können die bieten, was sie wollen, weil das ist ja auch ein russisches Roulette. Ja. 3 Wochen im Dienst, mhm. Das waren ja noch nicht so sehr viele Einsätze. Gibt es da einen Gast, eine Gästin oder eine Situation, die dir besonders jetzt in den Sinn kommt, in Erinnerung kommt, irgendwas Besonderes? Ja, weil ich bin erst, wie gesagt, seit 3 Wochen dabei und seitdem kommt immer, ich sag mal so, 2-mal die Woche eine Frau, die mich immer haben will. Ja. Und mit der ich mich dann auch, sag mal, 2 Stunden beschäftige, nicht mit dem Sexuellen, auch mit dem Reden und so weiter. Ja. Und wir haben sehr viel Spaß miteinander, das muss ich sagen. Ja. Und da hat sich schon eine richtige Freundschaft entwickelt. Was passiert, wenn eine Frau sich in dich verknallt? Nee, das ist meistens nicht, weil die wissen, dass sie mich bezahlen. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, ob sich eine Frau in mich verknallt hat. Ist das denn für dich so ein heiliges Gesetz, dass du sagst, mit einer Kundin absolut keine Emotion-Sachen? Das kann man nicht abwiegen. Also wenn jemand kommt, der ihm wirklich einen gefällt, kann das schon passieren, schätze ich mal. Was hast du eigentlich vorher gearbeitet? Ich in der Stahlbranche. In der Stahlbranche. Mhm. Und jetzt ist ja einen richtigen Namen gibt's da gar nicht für, ne? Wie nennst du dich? Ich arbeite unter meinem normalen Namen. Ja, ja, ich meine jetzt so unter uns. Also männliche Hure klingt auch so ein bisschen komisch, ne? Ja, also... Callboy ist es auch. Mal so, ne? Ja, eine männliche Hure. Mhm. Heinz, bitte. Dann viel Spaß bei deiner Arbeit noch und viel Erfolg. Danke dir auch. Möchte auch den Sender grüßen. Danke. Und ich... Naja, okay, mach mal weiter. So. Okay, ja? Tschüss, ciao. Tschüss. Katja, 24. Ja, hi, Jürgen. Hi. Ja, super. Erstes Mal angerufen, gleich durchgekommen. Ja, das ist ja toll. Sag's nicht, dann werden die anderen neidisch. Ja, kann mir so vorstellen. Du, ich wollte eigentlich die Hella mal fragen. Ja. Und zwar, sie ist ja lesbisch. Ja. Und ich wollte fragen, was sie eigentlich dazu bewegt, das so provokativ nach außen darzustellen. Mhm. Also ihre Beziehung auch zu Cornelia. Und da gab es ja mal diese Geschichte, dass sie wohl heiraten wollte und vorhatte, bis nach Karlsruhe zu gehen womöglich, um das halt durchzusetzen. Ja. Ich meine, dass die homosexuellen Szene in Deutschland diskriminiert wird und nicht so doll dasteht, ist klar. Aber ich denke mal, man kann einfach sagen, okay, ich bin lesbisch und ich habe eine Freundin und damit ist es dann gut gewesen. Mhm. Ist dir das eine Nummer zu stark? Ja, ist es mir doch. Ja? Also, was stört dich daran? Ja, es ist halt so, wie sie das nach außen bringt, auch so ein bisschen dieses Klischee, wie Lesben gesehen werden, zum großen Teil halt in der Öffentlichkeit. Ja. Also da ist dann die männliche Lesbe, die weibliche Lesbe und das Lesben halt sehr männlich, ja, Haare auf den Zehen und so weiter, halt dieses ganze Klischee, das passt bei ihr sehr, finde ich. Meinst du denn nicht, dass gerade so ein Auftreten eben auch so für, ja, für die Emanzipation von Randgruppen, jetzt in diesem Fall sind es lesbische Frauen, von Lesben, sehr wichtig ist, dass man, dass jemand da auch so forsch auftritt, dass man da nicht gerade so ganz sanft rangehen kann? Ja, sicherlich, natürlich, klar, ist wichtig. Die Vorkämpfer waren immer radikal, ne, in allen Bereichen. Ja, aber ich denke, also erstens, es hat ja zum Beispiel in San Francisco die homosexuellen Szene, diese ganzen radikalen Geschichten, die sind da ja schon abgelaufen vor Jahren. Und ich finde es also auch ein bisschen überholt, weil ich denke, so schlimm ist es in Deutschland auch nicht mehr. Ist es bei dir so, dass das fast schon kontraproduktiv ist, dass sich das dann abstößt, sowas? Also mich persönlich eigentlich weniger, aber ich war also selber mal in einer lesbischen Beziehung, kann man sagen. Ja. Und da habe ich also von außen, wie du auch, und läuft das bei dir auch so, ist da auch dieses Klischee und man wurde also automatisch auf diese Schiene gestellt. Ja. Und ich weiß nicht, also ich finde, man sollte sowas eher im Stillen machen und einfach sagen, okay, das ist so, ich bin lesbisch. Mhm. Und aber so das ganze Privatleben so nach außen zu kehren, finde ich prinzipiell nicht gut. Katja, das hatte ich mir notiert. Mhm. Ich bin gespannt auch hier, was Hella sagen wird. Ja, alles klar. Danke für deinen Schönen Urlaub noch. Danke, ne? Ciao. Tschüss. So, jetzt freue ich mich sehr herzlich. Am Telefon ist mein alter Stammhörer und der wunderbare Gedichteschreiber Gotthelf. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Gotthelf, guten Abend. Grüß dich mal wieder. Ja. Mein Thema ist natürlich auch Hella von Sinne. Auch Hella von Sinne. Und ich muss also der Vorrednerin da ein bisschen widersprechen. Ich finde also, was du sagst, richtig, dass man in die Offensive gehen muss. Ja. Das ist einer von drei Punkten, die mich an der Hella begeistern. Der zweite ist, dass ein feiner Mensch ist. Und der dritte ist, dass sie in ihrer Arbeit ein Profi ist. Ja. Und weil das eben so ist, habe ich natürlich für Hella auch was, nämlich als Geschenk ein kleines Gedicht. Ja? Schön, ja. Leg los. Okay, ich leg los, denn du wirst ja mit ihr auch noch reden. Ja. Aloha nach Köln, an Hella von Sinnen. Da kann deine Sendung ja nur gewinnen. Ein Prachtweib, das stets mir Freude macht, begrüße ich von Herzen heute Nacht. Ich war gerade neu am Kabel dran, da zappte ich alles nichts oder an. In der Glotze tanzte eine dicke Frau, beim Chaka-Chaka wurde mir ganz flau. Die nächste Begegnung war ernster Natur, da sprach sie über Privates nur. Im Biergarten und per Schiff auf dem Rhein sagt sie zu keiner Frage nein. Als Lesbe ganz offen bekannte sie sich, wenn's geht, Cornelia, dann heirate ich dich. Liebe ist nicht nur für Heteros allein, anders gestrickt ist auch ganz fein. Die Pizza war noch nicht aufgegessen, da hat sie bei Harald Schmidt gesessen. Als Ersatzfrau war ihr kein Rotlicht zu klein, die rosa CD muss in jede Kamera hinein. Bei Jürgen Becker in den Mitternachtsspitzen sah auch ich Hellas Können blitzen. Alles in Obi war doch der Hit, da lachte sogar der Fernsehrat mit. In Bremen zuletzt bei 3 nach 9, da konnten sich Giuliano und Giovanni freuen. Nur im Hotel war das Zimmer zu klein, das machte Hella ein wenig Pein. Beim Papstbesuch habe ich an sie gedacht, was Hella auf der rosa Sitzung gesagt. Dass unter all den Talaren wohnt der Muff von 1000 Jahren. Klasse Mädchen, mach weiter so. Mit Prinzessin Hammerschmidt bleibt glücklich und froh. Einmal aus Gummersbach nach Köln verschlagen, immer nur offen die Meinung sagen. Eine dicke Frau, das ist ganz klar, in Köln schon immer ein Highlight war. Trude Herr, die hat's vorgemacht und Hella hat's auf den Punkt gebracht. Leben kann man überall, doch für dich und Jürgen auf jeden Fall. Tut und sagt, was euch gefällt. Köln ist der geilste Arsch der Welt. Gott helf, ich danke dir sehr herzlich. Eine Frage an die Hella. Ja. Bezüglich AIDS, du hast ja auch die AIDS-Schleife an. Ich habe jetzt schon zweimal aus Frankreich diese tolle Sendung bezüglich AIDS gesehen. Ja. Warum schaltet ihr euch vom WDR mit Hella RTL nicht auch mal zusammen und macht mal so eine lange Sendung für AIDS und für die Betroffenen? Gute Idee. Eine Idee. Gute Idee. Aufgeschrieben und wir reden drüber. Alles klar. Gott helf. Tschüss, einen schönen Urlaub natürlich dir und deinem Team auch. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, das Prachtweib begrüße ich jetzt, die klasse Frau. Ich nehme meine Telefonnummer hier weg und begrüße sehr herzlich Hella von Sinnen. Hallo. Hallo. Ich höre dich ein bisschen leiser. Ja, ich hoffe, dass das jetzt gleich ein bisschen lauter wird. Gut. Hella! Erstmal meinen Dank an Gotthelf. Ich habe den Gotthelf ja schon jetzt des Öfteren gehört, wenn er dir diese hervorragenden Gedichte gemacht hat. Und jetzt war ich selber Ziel dieser Poesie. Also ich bin total begeistert. Was er alles weiß, ne? Ja, das ist ja unglaublich. Der hat ja jede Sendung gesehen, in der ich bin. Völlig. Was war mit dem Hotelzimmer in Bremen? Ach ja, die haben halt gelesen, dass ich ganz gerne in Luxushotels wohne. Und dann habe ich da in der Talkshow gesagt, dass aus diesem Hotelzimmer gerade mein Großvater rausgetragen worden ist. Weil das hatte so etwas... die Patina der 50er Jahre, obwohl das groß genug war. Das war eigentlich ganz schön. Ach so. Hella, jetzt sind eine ganze Menge Fragen zusammengekommen. Wir starten mal. Ja. Direkt zum Anfang. Christian. Fangen wir vorne an. Ja, Christian. Christian sagte, er sei zwiegespalten, was so deine Person angeht, und fragte hinterher, ob du doch nicht auch eine sehr verletzliche Seite hast. Wie bist du wirklich? Ja, wie bin ich wirklich? Also wie ich so ganz wirklich bin, das würde ich jetzt auch hier am Telefon nicht sagen, weil ich finde, das geht eigentlich außer mir und meiner Frau eigentlich niemanden an und außer meiner Familie und meinem engsten Freundeskreis. Dass ich sensibel bin, das kann man natürlich schlecht von sich selber behaupten, aber ich denke, gerade auch für diesen Beruf muss man eine gewisse Form von Sensibilität haben, sonst kann man gar nicht kreativ sein. In der Tat sind wir da an dem Nachmittag durch Bielefeld gelaufen, wir sind ins Kino gegangen, Dead Man Walking, und haben das gesucht in Bielefeld und sind schnellen Schrittes da durch diese Straßen gegangen. Aber ich darf das mal eben aufklären, ich habe keine rote Jeans getragen, weil ich habe nicht die Figur für Jeans. Es war doch einer meiner Overalls. Und ich habe diese Overalls ja in allen Farben und an dem Tag trug ich den roten. Ja, also Verletzlichkeit, klar, ne? Das, wenn, ja. wenn man den Job macht, ist man auch verletzlich. Man wäre eine Maschine, wenn man es nicht wäre. Ja. So, Stefanie fragte nach den Funden, ob du immer so offensiv mit der Fülle umgegangen bist oder gab es auch Krisenzeiten? Du kennst mich über 20 Jahre, hatte ich damals eine Krise mit meinen Funden? Also ich sag immer, ich hatte in jedem Jahrzehnt meine Funde. In den 70er Jahren habe ich 70 Kilo gewogen, in den 80ern 80 und jetzt wiege ich 90. Ich weiß, also, dass ich sicherlich, als ich in der Pubertät war, das nicht so richtig toll fand, aber ich weiß auch, dass ich nie eine Diät gemacht habe. Also, ich kann mich nur erinnern, wir haben uns kennengelernt, da waren wir so 17, ne? Ja. Da hast du nie gejammert wegen der Funde. Nee. Also, ich kann mich da nicht erinnern. Ich habe mich da auch nicht so in Erinnerung. Und ich habe also in der Tat auch noch keine Diät gemacht, weil die Stefanie hat natürlich recht, sobald man sich mit irgendwelchen Dingen beschränkt und sich darauf fokussiert, was man nicht essen darf, kreisen die Gedanken nur darum und man isst und isst und isst. Und ich fühle mich in der Tat wohl. Ich habe natürlich so kleine gesundheitliche Zipperlein mit Bluthochdruck, den ich behandeln muss. Und mein Arzt guckt mich auch manchmal so etwas müde an und sagt, wenn ich abnehmen würde, hätte ich ein paar Probleme weniger. Mhm. Aber ich möchte einfach nicht abnehmen. Mhm. Also ich finde, das passt auch irgendwie zu mir. Und ich sage ja auch immer, ich bin froh, dass ich zwei Kästen Bier auf einmal die Treppe hochtragen kann. Wie hältst du die Funde? Also das ist harte Arbeit, das ist auch sehr teuer. Was ich ja tue, ist, ich trinke ja sehr viel, wenn ich trinke. Wenn ich arbeite, wenn ich auf der Bühne stehe, kann ich nicht trinken. Und dann trinke ich umso mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel diese EM-Spiele verfolge. Also, und Bier hat ja sehr viel Kalorien. Und ich esse auch sonst viel. Also ich esse einfach viele Schokoriegel. Fritten. Pizza. Genau. Also alles, was richtig lecker ist und dick macht, das esse ich dann auch. Ich glaube, an dir verdienen die Pizzablitze auch ganz gut in Köln, ne? Ja, die bringen ja inzwischen auch schon Gyros ins Haus. Ja, machen die, ne? Ja. Und Chinesisch. Hella Gummersbach. Ja. Stefan Metzger fragt, ob es denn irgendwann wieder so eine schöne Sendung gibt wie Alles Nichts Oder. Ja, das weiß ich nicht. Also der Hugo selber, der sagt, am Ende wäre die Zeit ja schon wieder reif, weil inzwischen haben wir wieder Prominente, die wir einladen könnten. Mhm. In den letzten 4 Jahren sind ja viele prominent geworden. Das wären alles wunderbare Gäste für Alles Nichts Oder. Aber der Hugo selber ist ja Produzent von April April zum Beispiel oder auch von Samstagnacht. Und der hat keine Zeit. Und ohne den Hugo möchte ich nicht machen, weil der Hugo und ich, wir waren einfach das perfekte Team. Mhm. Und das Ding lief ja gut damals, ne? Ja, das lief sehr gut. Ja. Und also wenn man zum Beispiel auch aufgrund von Alles Nichts Oder den Eindruck hat, ich könnte vielleicht auch arrogant sein oder cool. Ja, das ist die nächste Sache. Das war ja auch eben so ein Thema. Das liegt natürlich auch daran, dass zwischen Hugo und mir das auch so ein bisschen Methode war. Wir hatten das ja so ein bisschen etabliert, dass wir uns streiten. Ja. Während ja die Brigitte, die war ja sehr entzückend, da möchte ich mich auch nochmal bedanken, gesehen hat, dass ich im Prinzip bin ich eigentlich Hundekuchen gut und ich bin eigentlich auch, nein, ich bin auch herzlich und volkstümlich mit den Menschen. Also ich persönlich sehe mich eigentlich gar nicht als so arrogant wie der, ich weiß nicht, ob der das auch war. Hella, dieser Anruf, das war der Anrufer, der meinte, also dass du arrogant seist, zu lässig, zu cool. Und dann war die Frage, ist natürlich sehr schwierig zu beantworten, was verkörperst du? Ja, wie das verkörper ich? Ich könnte das von mir aus auch nicht sagen. Mit dem lässig und cool. Ja. Tja, also ich weiß nicht, ich glaube, dass das, was ich erstmal gut finde, ist, dass ich polarisiere. Ich finde erstmal gut, dass die Leute auch bei so einem Fass aus Paderborn mich zum Kacken finden. Mhm. Und die anderen sagen, ich liebe die Hella. Das finde ich erstmal gut, dass es nicht so dazwischen ist, dass die nicht so unentschieden sind und sagen, Hella von Sinn kenne ich nicht oder interessiert mich. Weißt du, es gibt, glaube ich, im Moment so im deutschen Showgeschäft neben Harald Schmidt nur dich, die so sehr polarisiert. Auch hier so in meinem Bekanntenkreis oder hier im WDR, ich kenne niemanden, der so sagt, naja, Hella von Sinn, okay. Entweder finden sie ätzend oder sie lieben sie. Ja. Steckst du diese harsche Kritik gut weg? Nein. Die stecke ich hier eigentlich nicht gut weg. Ich musste neulich sehr schmunzeln, als Thomas Gottschalk bei Harald Schmidt war und erzählt hat, er hat eine Briefeschreiberin persönlich angerufen, die hart kritisiert hat, dass er jetzt nach Amerika geht und die ganzen Dollars nicht mehr in Deutschland versteuert. Also so ähnlich bin ich eigentlich auch. Ich möchte eigentlich jeden persönlich anrufen und ihn zum Bier einladen und ihn davon überzeugen, dass ich Hundekuchen gut bin und unglaublich nett und sensibel und ein feiner Kerl. Biete es nicht an jetzt. Bitte? Biete es nicht an. Nein. Ich habe zum Glück wirklich mit der Cornelia eine sehr starke und sehr selbstbewusste Partnerin. Ja. Die zum Beispiel in einem großen Fokus auch groß geworden ist, weil die ja sehr prominent groß geworden ist und sehr gut damit umgehen kann, wenn die Menschen sich so auf jemanden einschießen, auf so eine Popularität einschießen. Und die hilft mir da eigentlich sehr, um das alles wieder zu relativieren. Ja, das auch aufzufangen. Die Brigitte, die so schöne Worte über dich geäußert hat, fragte, ob Talkradio für dich auch was wäre. Ja, also ich habe dir ja schon angeboten, wenn du mal einen Schnupfen hast, mache ich das gerne mal eine Woche. Das wäre mal ein schönes Experiment. Ja. Also ich fände das auch irre spannend, nur ich muss dir einfach auch ein Kompliment machen, wie alle deine Hörer auch. Ich könnte das niemals so gut wie du. Hätte ich mir niemals dieses Allgemeinwissen, was du hast, angelesen. Das würde ich auch nicht mehr aufholen können. Und ich habe auch nicht so dezidierte Meinungen zu politischen Themen wie du. Ich lese eigentlich immer nur Panorama und Sportseite und die Seite 3 ist eigentlich nicht nur meine Seite. Was ich sicherlich könnte, wäre überhaupt dieses spontan mit jemandem sich zu unterhalten. Ich glaube, das könnte ich. Das wäre eine andere Form des Talkradios. Das wäre eine ganz andere Form. Ja. Dann eine kritische Frage von der Katja. Warum du so provokativ lesbisch auftrittst? Ja, also erstmal muss ich sagen, dass dieses große Outing, das hat ja nun wirklich die Presse gemacht. Es war ja nicht so, dass damals, vor 6 Jahren, die Cornelia und ich in jede Talkshow gerannt sind und gerufen haben, übrigens, wir sind lesbisch. Die haben sich auf euch gestürzt. Die haben sich auf uns gestürzt und haben uns an die Öffentlichkeit gezerrt. Mhm. Nur, das war klar, dass wir, weil Conny ja auch populär ist, einen populären Namen trägt, wir konnten ja nicht das verheimlichen. Mhm. Also war es natürlich richtig, damit auch rauszugehen und zu sagen, ja, wir lieben uns. Mhm. Und dann hat die Presse was daraus gemacht, was wir überhaupt nicht mehr kontrollieren konnten. Was auch zum Nachteil teilweise war für euch, die Cornelia konnte nicht mehr in der Krebshilfe arbeiten. Die Krebshilfe hat sie geschafft. Sie hat gesagt, das ist eine Zumutung für den Spender, eine lesbische Presse. Das muss man sich immer noch mal vor Augen halten, dass jemand deshalb rausgeschmissen wird. Ja. Und das war also eine unglaublich harte Zeit für uns. Mhm. Und wir würden es aber immer wieder so tun, beziehungsweise ich muss sagen, also die Cornelia war nun wirklich die mutigere von uns beiden. Sie hat es wirklich damals durchgehalten, weil die Presse wusste von mir, dass ich lesbisch lebe. Mhm. Aber es war halt nicht interessant, weil ich war der bunte, schrille Paradiesvogel. Mhm. Und als der Name Scheel dann ins Spiel kam, da wurde es dann plötzlich unglaublich spannend für die Presse. Wobei ich auch interessant fand, was die Brigitte vorhin gesagt hat, dass sie eben durch dich oder durch euch halt auch eine ganz andere Meinung zu lesbischen Frauen bekommen hat. Dass die Vorurteile weggegangen sind dadurch. Ja, das finde ich auch ganz toll. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, ich weiß nicht, war das die Katja, die auch mal in einer lesbischen Beziehung gelebt hat. Ja, das war die Katja, ja. Und die gesagt hat, sie findet das nicht schön, dass, sage ich jetzt mal, Lesben so repräsentiert werden wie von uns. Ja. Ich muss dazu wirklich mal sagen, dass bei uns gibt es diese Klischeeaufteilung gar nicht. Ich bin der Mann und Conny ist die Frau. Ich bin das Biest, sie ist die Schöne. Das hat die Presse gemacht. Ja. Ich bin genauso Frau wie Cornelia und Cornelia hat genauso ihre Kerlanteile, wie ich sie habe. Und wir leben sie beide auch. Hab die Badehose ein, nimm deinen kleinen Schwestern. Hella, die Zeit rennt davon. Hey, Jürgen, ich muss aber, bevor das jetzt in die Sommerpause geht, muss ich dringend, weil mir das am Herzen liegt, sagen, wenn es mehr Lesben gäbe, die sich outen würde, auch an prominenten Lesben, dann würde das Klischee auch mehr aufbrechen. Das ist genau der Punkt. Ja. Ne? Hella, was macht ihr beide im Sommer jetzt, im Urlaub? Ja, wir treffen uns mit dir und gehen mal wieder thailändisch essen. Jetzt kommen meine ganzen lieben Kollegen hier rein, bringen mir ein Kondom vorbei, bringen mir einen, was ist das hier, einen Cocktail. Ein Cocktail. Das ist ja wunderbar. Hör mal, lass mich dir bitte noch sagen, nach der Sommerpause möchte ich nicht mehr so frauenfeindliche Witze hören wie die von Gerti mit dem Stacheldraht. Und wir beide telefonieren nochmal darüber, warum du Probleme hast, mit Frauen zu schlafen, wenn sie ihre Tage haben, ja? Hella, das machen wir. Grüße Cornelia herzlich von mir. Ja. Alle meine lieben Leute sind hier. Hör mal, mach dir einen schönen Sommer. Genau, wir telefonieren privat. Alles Gute. Ja, mach's gut. Tschüss, ciao. Danke, tschüss. Vielen Dank, ihr Lieben. Also ich werde überschüttet hiermit. Was haben wir hier? Alpin Wandern. Das ist ja alles sehr schön. Freunde, ich muss euch aber noch ein bisschen was erzählen. 1 Live Sonnenmilch gibt's hier auch. Diese Woche war mein Team, es darf natürlich hier das nicht umfallen, mein Team, Gerald Baas, Roland Lohr, Silvia Liebsch, Jörg Gensel, Birand Bingül, Marco Rösseler und Peter Ossianowski. Die erste Sendung wird wieder sein am 26. August, also in der Nacht vom 26. auf 27. August. Und ich hoffe, dass wir uns dann wirklich in guter Frische schön erholt und gesund wiedersehen. Ich wünsche euch einen sehr schönen Sommer. Erholt euch gut, macht tolle Sachen, viel Liebe, viel Glück, viel Sex. Und ich freue mich auf euch. Bis dahin. Bye bye. Ciao.